Marsch durch die endlose öde Steppe hat das Gros die nördlichen Vorberge des Kaukasus erreicht. Zum ersten Mal fühlt der Lanzer, dass es wieder menschliches Land ist, in das ihn der Vormarsch führt. An gelb blühenden Sonnenblumenfeldern, an bunten Gärten mit Kürbissen, Melonen, Zwiebeln und Tomaten geht es vorbei. Ja, sogar Kirschen und Apfelbäume senden einen heimatlichen Gruß. Unter schattigem Laub rieseln muntere Quellen, deren eiskaltes Bergwasser zu kühlem Trunk und zum Bade einlädt. In dem frischen Grün des Grases findet der Ermüdete ein weiches Bett für die kurze, kühle Nacht. In tollkühnem Vorsturm aber ist die Spitze der Truppe, eine Abteilung Gebirgsjäger, durch die nördlichen Vorberge zu dem Hauptkamm des Gebirges vorgestoßen und hat auf dem höchsten Berg des Kaukasus, dem Elbrus, die deutsche Reichskriegsflagge gehisst.